Упражнение 20, страница 187. G. Um 7 Uhr abends. An Ort und Stelle. Nach dem Vortrag. Im Speiseraum seines Betriebs.